Die 14. Veranstaltung zur Verleihung des Wissenschaftlich-Technischen Preises 16. Februar fand am 16. März im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang statt. Daran nahmen der stellvertretende Vorsitzende des ZKDAP, DAK, Choi Tae-bo, die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Wissenschaftler, Techniker und Lehrer teil. Auf der Veranstaltung wurden den 10 Projekten wie die Schaffung des Produktionsprozesses für Acrylfarbstoffe, das Zertifikat und die Medaille des Wissenschaftlich-Technischen Preises 16. Februar und den 3 Projekten das Zertifikat des Preises für wissenschaftlich-technische Erneuerung verliehen. Und den mehr als 220 Wissenschaftlern, Technikern, Lehrern und Funktionären verschiedener Einheiten wie der Kim Il-sung-Universität und der Staatlichen Akademie der Wissenschaften wurden die Zertifikate der oben genannten Preise verliehen. Und auf der Veranstaltung wurden 6 Personen wie ein Kabinettsleiter der Fakultät für Automatisierungstechnik der Technischen Universität Kinzig zu den Bestwissenschaftlern und Technikern im Jahr 2016 gewählt.